Das war jetzt die dritte Sängerin in der kleinen Reihe von Französinnen in London, nach Isabelle Antena und Hermine eben Laetitia Sadier, seit Anfang der 90er Jahre aktiv mit ihrer Gruppe Stereolab und ab und zu singt sie Französisch, zum Beispiel hier auf Barock Plastik aus einem ganz neuen Mini-Album The First of the Microbe Hunters, erschienen erst vor wenigen Wochen auf ihrem eigenen Duophonic-Label. Stereolab proben ja oft den musikalischen Spagat zwischen neu und alt. Avancierte, moderne Formen treffen auf Muster aus alter Zeit, auf zum Beispiel Krautrock der frühen 70er oder beispielsweise französischen Pop der 60er Jahre. Ich denke, dass zu Hause bei Laetitia Sadier und ihrem Stereolab-Freund Tim Gain auch dieses hier laufen könnte. Die französische Sängerin Stella, 1967, über Gelegenheitsbeatniks.